Hallo, hier ist Günther Zapf. Ich glaube, ihr kennt mich alle. Kennt ihr aber auch Wrestling Replay natürlich, denn er hört ja rein. Und damit herzlich willkommen zu Wrestling Replay 120. Die Review, die Analyse zu WWE Night of Champions 2013 aus Detroit, Michigan. Ja, der Heimat der Detroit Red Wings, dem Eishockey-Team. Und ja, einiges ist passiert. Unter anderem haben wir auch einen neuen Champion. Natürlich wird jetzt nicht erwähnt, wen und um welchen Titel es ging. Auf jeden Fall standen alle Titel auf dem Spiel. Zuerst hat man ja gedacht, dass der IAC-Titel nicht auf dem Spiel steht, dem war aber nicht so, das können wir gleich nochmal thematisieren. Denn auch Curtis Axel musste seinen Titel verteidigen und somit gleich zweimal antreten. Ich habe schon gesagt, wir werden es thematisieren. Wir, das sind zum einen ich natürlich und zudem ist noch der Felix wieder dabei. Hallo Felix. Ja, hallo Kleisi und hallo an alle Wrestling Replay Fans da draußen. Ja, wir werden uns jetzt den gestrigen Night of Champions Pay-Per-View vornehmen. Das ist vollkommen korrekt. Der Leon heute, Der Leon ist heute leider nicht dabei. Er muss für seinen eigenen Podcast noch eine Review zu Night of Champions machen. Outside the Ring auf jeden Fall reinhören. Und bei Wrestling Replay sind wir nun jetzt dran. Und natürlich startete alles mit dem Night of Champions Kickoff, wo es zum einen das Tag Team Tournament Match um den Number One Contender der WWE Tag Team Titel kam. Aber zuvor wurde Backstage noch von Brad Maddox mitgeteilt, dass das Handicap Match Paul Heyman gegen und Curtis Axel gegen CM Punk später am Abend ein No DQ Handicap Match werden will, wo ein wenig Spannung rausgenommen wurde. Also, das hat man dann später am Abend gesehen. Und beim Tag Team Tournament Match traten als allererstes an, es waren ja wie so ein Gauntlet-Match war es ja, erst die beiden besten Tag Teams natürlich an, die Tonsor Fang, bestehen auf Bruce Clay und Sweet Tea Tensai und die 3MB, und zwar aus Heath Slater und Drew McIntyre, also nicht Jinder Mahal, also endlich wieder Drew McIntyre im Ring, einer, der auch wrestlen kann. Ja, aber die Tons of Funk konnten dann auch, ich glaube, relativ schnell gewinnen. Das waren so 3-4 Minuten müssen es gewesen sein. Da haben die Tons of Funk dann nach einem Roll-Up von Brodus Clay, glaube ich, gewonnen. Dann kamen die Real Americans, konnten dann mit dem Patriot-Lock von Jack Swagger durch Aufgabe die Tons of Funk besiegen. Dann konnten sie die Usos als nächstes besiegen, ebenfalls mit dem Patriot-Lock. Ja, und dann kamen die Primetime-Players. Und nachdem Darren Young den Patriot-Lock von Jack Swagger, der zum dritten Mal angesetzt wurde in diesem Terminal-Match, auskontern und den Gut-Check zeigen und somit, ich würde mal sagen, wie zu erwarten, die Primetime-Players, in Klammern, völlig zu Recht, als Number One Contender um den die WWE Tag Team Titel, welches wir gleich direkt als erstes besprechen. Aber es war erst das siebte Match, also der Co-Main Event des Abends, aber trotzdem kommen wir da gleich mal zu direkt. Also, Primetime Players gewinnen ein, sagen wir jetzt mal, durchschnittliches Tag Team Tournament Match. Der Anfang war, ja, mit Tons of Funk und 3MB nicht gerade ein Augenschmaus. Aber als dann die Usos dazu kamen gegen die Real Americans, ab dann wurde es dann schon besser und Primetime Players gegen die Real Americans war dann auch schon recht in Ordnung. Somit entstand meiner Meinung nach dann ein durchschnittliches Kickoff-Match, welches schon recht unterhalten hat insgesamt schon. Und die Primetime Players war, wie ich eben schon erwähnt habe, eine Lösung, die Sieger, die man schon erwarten konnte aus den letzten Wochen. Jupp, das sehe ich ähnlich. Also ich habe entweder mit den Usos oder mit den Primetime Players als Sieger gerechnet. Das Match war, wie gesagt, in Ordnung. Die Crowd, muss ich sagen, war ziemlich heiß. Also das war da, die ist damit fast schon am meisten abgegangen, fand ich. Also ich weiß nicht, kann auch sein, dass ich an meinen Fernsehlautstärke innerhalb des Pay-Views noch was geändert habe, aber nein, sozusagen zum Glück hat man Tons of Funk und Julian B relativ schnell abgefertigt, dass dann Zeit für die, sag ich mal, guten Tag-Teams war und sag mal so, alles was so nach 3MB und Tons of Fun kam, war auch wirklich in Ordnung und hat Spaß gemacht anzusehen und hat auch gezeigt, wie gesagt, dass die Tag-Team-Division in der WWE schon Potenzial hat, bloß man muss es halt auch noch besser ausschöpfen. Ja, auf jeden Fall stimme ich dir vollkommen zu und ich denke mal, ja gut, dass die Prime Day Players keine überraschenden Gewinner waren, haben wir jetzt schon festgestellt, aber also ich bin ehrlich, ich hoffe auch, dass die beiden, die Primetime-Player, Darren Young und Tyson O'Neill, in nächster Zeit dann auch mal die Take-Team-Titel halten werden. Mhm. Weil meiner Meinung nach haben die es echt verdient. Ich denke mal schon, dass die beiden nicht nur das Titelmatch bekommen haben oder gepusht wurden, nur wegen dem Outing. Ich denke mal schon, dass die WWE da Potenzial endlich mal gesehen hat bei den beiden. Und ich meine, das Take-Team-Titelmatch, welches wir besprochen haben, war jetzt zwar nicht allzu lang, waren... Ja, man kann mittlerweile sagen, Standard-Tag-Team-Titel-Matchlänge beim Pay-Per-View und es war schon recht in Ordnung. Und ich denke mal, wir können direkt mal darauf eingehen, war das siebte Match des Abends und The Shield konnte, auch hier muss man eigentlich sagen, also meiner Meinung nach, nicht überraschend die Titel gegen die Primetime-Players gewinnen natürlich. Was heißt gewinnen? Verteidigen, mein Gott. Ja, The Shield konnte verteidigen, nämlich... konnte Seth Rollins Titus O'Neil pinnen, nachdem ja Titus O'Neil zuvor ein Spear von Roman Reigns abbekommen hat. Und ja, ich habe schon gesagt, Standard Tag Team Titelmatchlänge beim Pay-Per-View 7 Minuten. Und The Shield weiterhin mit den Tag Team Titeln. Ist so eine Sache, finde ich, als Gruppierung oder als Teil der Corporation, als Security der McMahons, braucht man meiner Meinung nach keine Titel, vor allem nicht, weil The Shield ja ein unabhängiges Tag-Team ist, welches sich immer weigert, sich von der WWE was sagen zu lassen, haben sie ja schon am Anfang ihrer Auftritte betont in Interviews und Promos und meiner Meinung nach braucht The Shield als Gruppierung keine Tag-Team-Titel halten, vor allem jetzt nicht mehr, wo sie halt, wie ich gerade erwähnte, die persönliche Security, die persönliche Sicherheitsvorsorge von Triple H, der McMahon und Randy Orton sind und ich denke mal, man sollte sie endlich die Titel verlieren lassen, spätestens bei Hell in a Cell, hoffentlich schon früher und dann, ja, ich denke mal, so eine Primetime-Player-Uso-Fehde oder Primetime-Player-Real-American-Fehde oder was weiß ich, Primetime-Player- Los Matadores könnte da noch reinkommen. Also Hauptsache jetzt erstmal, dass The Shield in nächster Zeit hoffentlich mal die Tag-Team-Titel verliert. Weil, ja, ich kann mich nur wiederholen. Als Gruppierung oder als Security von Triple H, McMahon, Randy Orton etc. brauchen sie jetzt momentan keinen Tag-Team-Titel. Da sind die anderen Tag-Teams mittlerweile schon ernster im Geschehen und ernster zu nehmen in den Matches, in den eigenständigen Matches. Vor allem, weil sich The Shield ja eigentlich kaum mit den anderen Wrestlern rumschlägt, sondern nur mit Daniel Bryan, Big Show und halt der Corporation. Und ja, es ist, auch wenn ich The Shield mag, längst überfällig, dass sie jetzt auch mal die Titel verlieren werden. Ja, und das wird auch bald fällig sein, glaube ich. Ich denke, dass bei Battleground oder bei Hell in a Cell wird The Shield werden, also ich... von vielen die Vermutung, dass The Shield alle Titel an einem Abend verliert und das denke ich nämlich auch. Also ich denke mal, Dolph Ziggler wird jetzt innerhalb der Fehde noch den US-Title gewinnen und entweder die Primetime-Player, die Usos oder Big Show und Mark Henry werden The Shield bei Battleground oder halt Hell in a Cell die Tag-Team-Titel abnehmen. Und ja, nochmal zu dem Match an sich hier, Primetime-Players gegen Shield, ja, es war ordentlich, aber es war wie gesagt, wie eigentlich verbreitet meine Meinung bei Pay-Per-Views war halt nur irgendwie gehobenes Weekly-Niveau. Du hattest, das Match war ordentlich und ich hatte auch so beim Titus O'Neil sein Finisher, da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, wenn jetzt keine Angriff, dann war es das vielleicht, da habe ich sogar gedacht, wow, aber sonst, es war jetzt nichts wirklich herausragendes, dafür hat auch einfach die Zeit gefehlt, es ging dann glaube ich nur 7-8 Minuten. Ich denke mal, wenn man es noch auf 12-13 Minuten gestreckt hätte, dann wäre das ein richtig gutes Tag-Team-Match geworden, aber so war es halt nur gehobenes Weekly-Niveau. Ja, ich wollte jetzt eigentlich als Begründung für diese 7 Minuten eigentlich jetzt sagen, dass es ja so ein kurzfristiges Match eigentlich war durch ja, ohne Storyline natürlich und da im Kickoff erst das dann mal ein Contender-Match gefallen ist, aber diese Aussage bringt ja auch nicht wirklich viel Sinn mit sich, weil ja beim Intercontinental-Titel eigentlich genau das gleiche war und da ging das Match 15 Minuten, glaube ich. Ja, vielleicht sogar ein bisschen weniger, ja, so 13 Minuten knapp. Und gut, da gibt's vielleicht, wenn man sagen will, eine Fehde mit Kofi Kingston und Curtis Axel, aber die besteht dann auch nur aus zwei Matches und einer Attacke von Curtis Axel gegen Kofi Kingston. Aber man weiß ja, das reicht bei der WWE des Öfteren mal für einen Fädenaufbau und ein kurzfristiges Titelmatch, vor allem wenn es bei Night of Champions um den Night of Champions Pay-Per-View geht, wo dann alle Titel doch noch auf dem Spiel stehen müssen. Ja, also ich denke einfach, die WWE-Offiziellen haben zu oft den Universe-Mode der WWE-Spiele gespielt. Und so ein bisschen dann daran den Fädenaufbau gemessen. Ja, man muss ja dazu sagen, Kofi Kingston ist ja mit dem United States, nee, dem Intercontinental-Titel auch auf dem Night of Champions Poster gewesen. Und ja, der ewige Midcarder, wie man ihn gerne mal bezeichnet in unseren Kreisen. Und ja, ich glaube, wir haben schon öfters festgestellt, dass sich das auch nicht ändern wird. Und ja, aber wir können jetzt mal über das Intercontinental-Titel-Match sprechen. Curtis Axel gegen Kofi Kingston als Opener. Wie wurde es festgesetzt? Ja. In der Main Show, denn es ja, der Pay-Per-View war etwas kurios, denn Triple H kam direkt mal in den Ring und sagte direkt mal, dass das WWE-Titel-Match von Randy Orton und Daniel Bryan ohne Eingriffe stattfinden wird. Also ohne Big Show, The Shield etc. Nur Daniel Bryan und Randy Orton, also ein faires Match, wo man dann den stärkeren Mann und den wahren WWE-Champion feststellen wird oder ermitteln wird. Und ja, Triple H erwähnte dann wieder seine typische D-Generation X-Ansprache mit Are You Ready? Von Night of Champions. Aber die Fans konnten, ja, er konnte, ja, eher gesagt nicht die Fans, sondern er konnte kaum ausreden, denn da kam Paul Heyman ja, mit einem leichten Bart und etwas verschlafen, hat Triple H ja auch angesprochen, man hat das letzte Mal geduscht und geschlafen und ja, das hat aber auch gepasst. Ich denke mal, nach Night of Champions jetzt wird Paul Heymans Bart also bei Raw heute schon wieder ab sein. Ich denke mal, das war dann halt nur, um dann auch darzustellen, dass Paul Heyman vielleicht durch diese Psychospiele, kann man sagen, von CM Punk mitgenommen ist und so. Und das ist natürlich auch wieder klasse gemacht. Ja, Paul Heyman wollte ja von Triple H, dass das Handicap-Match abgesetzt wird. Schließlich will CM Punk Paul Heyman nur verletzen. Und Paul Heyman ist schließlich auch kein trainierter Wrestler und Athlet, was hier im Punk schon ist. Und Triple H meinte dann, ja, du musst dich ja nicht einwechseln lassen und wenn du deinem Klienten und Freund Curtis Axel vertraust, was du ja immer betonst, dann ja, brauchst du ja keine Sorgen zu machen. Das meinte meinte Curtis Axel auch. Paul Heyman wollte dann gehen. Curtis Axel spielte dann nochmal kurz auf die Niederlage von Triple H im Mai oder im Juni, weiß ich nicht. Im Mai, glaube ich, war es. Ja, Mai irgendwie. Ich glaube, das ist genau Datum. 15. Mai, nee, 22. Mai oder sowas, hat er gesagt. Ja, da hat ja Triple H beim Debüt von Curtis Axel unter seinem, ja, Curtis Axel Ringnamen und als Paul Heyman Guy gegen Curtis Axel verloren und, ja, Triple H hat dieses gelassen hingenommen und direkt mal ein Intercontinental-Titel-Match angesetzt zwischen Curtis Axel und dem ersten Mann, der ihm Backstage über den Weg läuft. Und das war, ich glaube, da kann man auch schon wieder sagen, nicht überraschenderweise Kofi Kingston nach den letzten Wochen. Und somit Kofi Kingston gegen Curtis Axel, Intercontinental-Titel-Match laut Paul Heyman unter Protest des Intercontinental-Champions, der dann letztendlich aber doch den Titel verteidigen konnte. Somit Curtis Axel gewinnt gegen Kofi Kingston. Nach gut 13 Minuten waren es, glaube ich, und zwar mit dem Swinging Neckbreaker, nachdem Curtis Axel Kofi Kingston, ja, ich glaube, mit dem Hals voran, kann man sagen, gegen oder auf die Ringseile warf. Ja, und dann kam dann halt der Swinging Neckbreaker, welcher zur erfolgreichen Titelverteidigung Curtis Axel geführt hat. Und das war also das erste von zwei Matches des, ja, das in der Geschichte dritten Paul Heyman Guys. Ja, meiner Meinung nach war es ein sehr, sehr ordentlich, ja, nicht sehr ordentlich, aber schon ein überdurchschnittlich gutes Match, war ordentlich und ich würde jetzt mal sagen, es war ein bisschen gucken hier, es war nach dem Main Event und nach CM Punk gegen Curtis Axel, CM Punk gegen Curtis Axel und Paul Heyman das drittbeste Match auf der Karte meiner Meinung nach, noch vor dem World Heavyweight Titel Match, welches aber auch ordentlich war. Und ja, ich bin schon zufrieden gewesen als Opener. Also als Match an sich war es sehr ordentlich. Als Opener hat es meiner Meinung nach perfekt gesessen, vor allem nach dieser sehr unterhaltsamen und interessanten Opening-Promo des Pay-Per-Views. Und ja, vielleicht, ich habe vielleicht sogar mit einem Sieg Kofi Kingstons gerechnet, weil Curtis Axel ja noch am Ende des Abends ein Match hatte und ja, Kofi Kingston ja, ist ja immer mal für einen United States oder Intercontinental Titel Gewinn gut, um den mal für ein, zwei Monate rumzutragen und dann gegen jemand anderes, ja, eventuell Wade Barrett etc. wieder zu verlieren, die dann auch wieder in der Midcard rumdümpeln oder Uppercard. Aber ja, ich bin schon sehr zufrieden mit dem Intercontinental Titelmatch, welches doch kurzfristig angesetzt wurde und ja, war schon ein guter Start für den Night of Champions Pay-Per-View. Ja, das kann ich eigentlich nur so bestätigen. Also im Prinzip hat mir das Match auch schon gefallen und ja, ich glaube, ich kann dir da auch zustimmen, drittbestes Match des Abends, weil Ambrose gegen Ziggler war ein bisschen, war zu kurz. Also da, wie gesagt, das hat auch erst hintenrum, wo es Fahrt aufgenommen hat, da war es auch schon wieder zu Ende. Deswegen war das wahrscheinlich noch ein bisschen besser hier, weil das 3-4 Minuten mehr bekommen hat. Und ja, ordentliches Match, wie gesagt. Zum Glück hat Curtis Axel gewonnen. Und ich hoffe auch, dass jetzt Kofi nicht noch ein Titelmatch bekommt. Ja, wer hofft das schon, außer die wenigen Kofi Kingston-Fans? Naja, wir machen jetzt mal weiter. Also ich denke mal, wir brauchen jetzt nicht darüber sprechen, wie es weitergeht mit Curtis Axel, denn ich glaube, eine Intercontinental-Fehde wird sich da zwischen den beiden jetzt erstmal nicht anbahnen, oder? Nee, glaube ich nicht. Also würde mich zumindest sehr wundern. Ja, also nach dem Match oder vor dem Match, ich weiß nicht mehr ganz, gab es ja eine Abstimmung der Fans, gab es ja zu jedem Titel. Wer war der beste Champion aller Zeiten? Bei dem Intercontinental-Titel kam man auf Y2J Chris Jericho. Und beim Divas-Titel, ja, kam man auf Trish Stratus, die ja eigentlich nur Women's Championess war, aber das ist ja jetzt der Divas-Titel. Ja, da musste ich auch so ein bisschen Kopf schütteln. Da hätte eigentlich Michelle McCool gewinnen müssen. Weil ich glaube, die war von denen, die da aufgelistet waren, war es, glaube ich, die einzige Divas Championess. Ja, kann sogar so. War die Divas Championess? Ja, das war die erste. Das war, glaube ich, beim Great American Bash 2008 wurde die erste Divas Championess gekürt, damals in einem... Ach genau, da haben sie doch Women's Championess gegen Divas Championess oder so gemacht und der Gewinner wurde dann erste Divas Championess. Ja. Wie heißt das? Unified. Nee, das war doch, nee, Quatsch. Es gab doch für eine Zeit lang gab es doch parallel, da gab es doch Divas und Women's und irgendwann hat man die dann 2009 oder 2010 oder so hat man die dann vereint. Aber die waren, es waren nochmal zwei parallel laufende Titel. Ah, okay. Na klar. Ja, aber wurde es. Ach ja, ich komme hier ganz durcheinander. Natürlich. Aber wer war denn die erste Unified? Das war Maryse, ne? Die, wo der Women's Titel weg war, war Maryse dann die einzigste Championess, glaube ich, als erste. Ich weiß es. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall Trish Stratus, die beste Women's-Diven-Championess aller Zeiten. Aber um den Divas-Titel jetzt ging es in einem Viertel-Four-Way-Match zwischen Brie Bella, die eine sehr kuriose Ringkleidung hatte, welche angeblich über Twitter abgestimmt wurde. Dann Natalya, die ich ja als Siegerin getippt habe, durch Eingreifen oder Ablenkung von Caitlyn. Der Championess AJ Lee, die direkt mal von allen Dieben am Anfang attackiert wurde. Und Naomi, die endlich mal nicht dieses Cheerleader-Outfit anhatte, sondern mal ein richtiges Wrestling-Outfit und schon einen ordentlichen Job gemacht hat. Das Match ging leider nur 5 Minuten. Ich sag mal, auch wenn der Aufbau jetzt nicht das Großartigste war. Ja, aber für Dieben-Matches war das gar nicht mal der schlechteste. Ja, aber ich war da schon um einiges, also ich war schon sehr enttäuscht, weil ich habe mir da schon mehr erwartet. Ja, weil vor allem Naomi, AJ und Natalya, das sind ja jetzt nicht die schlechtesten Wrestlerin, ja, sag ich mal, und deswegen war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Aber naja, also ich meine, ein paar gute Aktionen gab's, zum Beispiel auch diesen Crossbody, wo Naomi über Natalya drüber geflogen ist, oder diesen Double Sharpshooter. Waren schon einige interessante Sachen. Ich finde nur, das Einzige, was mich immer bei den lieben Matches stört, ist, wenn Brie Bella antritt und bei jedem Move macht sie irgendwie so ein dummes Geräusch. Oh, es hat so genervt. Das war ja auch schon in der Pipebomb. Ja, nur Pipebomb, am Labern, ne? Nur die schreien, say it to her face. Und, oh, die Bellas haben die ganze Promo zerstört gehabt. Ich weiß nicht, was Daniel Bryan, das von Cena erwarte ich ja, dass er wahrscheinlich auf so eine Frau steht, aber dass Bryan auf Brie Bella steht, das verstehe ich nun überhaupt nicht. Nee, vor allem, sie hat ja auch keine Tipps. Naja. Ja. ich finde generell, Total Divas, ist ja glaube ich jetzt von Sonntag auf Montag heute die letzte der ersten Staffel, die Ausgabe. Ich habe es noch nicht gesehen, ich werde es mir jetzt morgen oder übermorgen anschauen, denke ich mal. Mal gespannt, wie es da enden wird. Naja. AJ Lee konnte auf jeden Fall gewinnen mit dem Black Widow gegen Natalya, also durch Aufgabe, genau wie beim Terminal Match, aber es war ja auch mehrere Matches in einem, also 5 Minuten Diven-Match, AJ Lee konnte Natalya tatsächlich zum Aufgeben bringen. Ich finde es schade, dass man wirklich in der Diven-Division alle Top-Diven, kann man sagen, wie Caitlyn und Natalya zum Aufgeben bringt. Also, ja, gut, das stellt in einer Hinsicht die Divas-Championess wieder stark dar und kann da meiner Meinung nach etwas überraschend Natalya die Niederlage hinnehmen musste, vielleicht doch schon zu einer Fehde führen. Was man dazu noch sagen kann, vor dem Match waren halt noch, war AJ Lee zusammen mit Layla, Oksana und Alicia Fox zu sehen und auf einmal sind sie alle abgehauen von ihr. Ich weiß ja jetzt gar nicht, was da jetzt alles war von denen. Auf jeden Fall hat Alicia Fox irgendwie gesagt, ja, für mich bist du unten durch oder ich habe nichts mehr mit dir zu tun oder so. Mhm. Oksana habe ich nie mehr verstanden und Layla hat dann gesagt, ich gehe dir mal kurz hinterher, ich bin gleich da. Und da hat er jetzt auch im Internet stand ja, Paige hat sich auf Twitter dazu, hat sich sozusagen geäußert, irgendwie it's time oder I should help AJ oder irgendwas, hat sie jedenfalls angedeutet, dass sie vielleicht AJ jetzt in der Zeit zur Seite stehen will oder so, weil sie dann halt auch eher so den Typ Wrestler oder Diva entspricht, das, was für AJ auch gilt. Und deswegen wäre natürlich geil, wenn man sich so debütieren lässt. Ja, auf jeden Fall, weil ich bin ja jetzt gar nicht mehr so abgeneigt von ihr, muss ich ja sagen. Übrigens, wo wir jetzt schon von Diven reden oder Frauenwrestling, ich habe die wundervolle Brooke Tessmacher jetzt mittlerweile als Hintergrund auf meinem Handy, ja. in ihrem neuen Outfit bei den Aces and Aids. Und, ach, geil. Ja, drittes Match. Also ich denke mal, wir können weitermachen, oder? Ja, ja. Übrigens, das hier Pay-Per-View-Poll oder wie das heißt, war diesmal mit neben Josh Matthews mit mal wieder Booker T, mit Alex Riley, dem Main-Event-Kommentator und NXT-Kommentator mittlerweile. Und mit, ja, Tatsache Santino Marella bestückt. Und der kam mir das erste Mal in seiner WWE-Karriere auch ein bisschen ernsthaft drüber. Aber nur ein wenig. Und dann kam es zum World Heavyweight Title Match mit einem Mann, der mir gar nicht ernst vorkommt, nämlich Ricardo Rodriguez. Der kam zusammen mit Rob Van Dam und es ging gegen Alberto Del Rio. Und Rob Van Dam konnte tatsächlich gewinnen im World Heavyweight Title Match gegen Alberto Rio. Aber es war ja durch Disqualifikation, denn Alberto Rio setzte den Cross-Armbreaker gegen Rob Van Dam an nach 14 Minuten und oder 15 Minuten, ich glaube es ging ein Stückchen länger als der Opener, ich weiß es nicht. Und ja, also der Cross-Armbreaker war angesetzt, Rob Van Dam kam nach einiger Zeit, so 1-2 Minuten glaube ich, in die Seile und Alberto Rio hat den Armbreaker nicht gelöst. Somit Disqualifikationssieg für Rob Van Dam, aber Titelverteidigung für Alberto Rio. Und Ja, also so ein World Heavyweight Titel Match enden zu lassen, man kennt das ja. World Heavyweight Titel ist nicht mehr so groß im Fokus, aber naja, also so hat man, und das Schlimme ist ja daran, das Schlimmste daran ist ja, dass man jetzt eine Fädenweiterführung hat. Und ich, ja, Rob Van Dam nochmal im Titelmatch, und ich glaube, das nächste würde auch gewinnen. Und nee, das will ich nicht sehen. Also das Match war schon ordentlich, war auf vielleicht, ja, ich würde sagen, gleichem Niveau wie der Opener. War sogar circa gleich so lang, passt. Einige schöne Aktionen, aber ja, das Ende war mir ein bisschen zu unspektakulär, weil einfach nur nicht lösen oder so, den Cross-Armbreaker in den Seilen. Das Ende war dann nochmal schön, als Rob Van Dam... Das war das Beste daran, ja, aber... Ja, als Rob Van Dam nochmal den Coast-to-Coast zeigte, den man von Shane McMahon schon kannte, aber... Insgesamt, ich fand das Match auch nicht wirklich gut. Also, es war... Keine Ahnung, also da hat mir jetzt Christian zum Beispiel gegen Del Rio beim SummerSlam um einiges besser gefallen, als was jetzt AVD und Alberto geboten haben, weil ich weiß nicht, also am Anfang fand ich AVD recht cool, so die erste Woche, jetzt mittlerweile geht es wieder ein bisschen in die gegenläufige Richtung. Vielleicht hängt es einfach mit zusammen, dass mir irgendwie die Chemie zwischen den beiden nicht gefällt, weil zum Beispiel die Matches gegen Orton bei SmackDown oder allgemein immer mit Orton mit AVD war, das war meistens gut, aber mit Del Rio, das gefällt mir irgendwie nicht so, oder das bin ich, ist mir ehrlich gesagt auch egal, was in dieser Fehde jetzt passiert. Ich hoffe einfach, dass irgendwas da jetzt ist, dass die nicht mehr aufeinandertreffen und dass die beiden in unterschiedliche Richtungen gehen. Also ich, wie gesagt, ich war, was heißt enttäuscht, also ich habe von vornherein von dem Match nicht so viel versprochen und deswegen war ich auch nicht großartig enttäuscht, aber es war halt einfach, ich fand es nicht gut. Ja, okay. Ja, es, man hat sich ja, du hast ja gerade erwähnt, nicht so viel erwartet und ja, was will man da auch großartig zu sagen. Rob Van Dam hat noch für sein Alter jetzt schon noch was drauf, aber er hat sein großartiges Pulver schon verschossen und Alberto Rio. Seine Matches sind halt mittlerweile nur noch standardmäßig. Du hast nur noch Tritte von ihm und viel mehr kommt da nicht. Du hast ab und zu mal diesen geilen Corner in the Giri oder mal einen schöne sonstige Aktion und die Superkicks sind ja auch ganz ordentlich von ihm, aber sonst ist da nicht viel und der Typ geht mir tatsächlich auf die Nerven als Heel wieder. Soll ja eigentlich auch so sein. Da macht er seine Rolle ja gut, aber ich kann ehrlich gesagt nichts momentan mit Alberto Del Rio anfangen, vor allem weil seine Fäden meistens nur das gleiche sind. Ja. Und er am Mick, da kriege ich immer Kopfschmerzen bei seinem Dialekt. Also, naja. Übrigens, der beste World Heavyweight Champion aller Zeiten ist tatsächlich Booker T gewesen. Ich weiß gar nicht, gegen wen er noch antreten durfte in seiner Wahl. Stand das irgendwo? Ich weiß nicht. Booker T mit 38% auf jeden Fall steht hier. Ich glaube, da war noch irgendwas mit Batista, Undertaker und Edge waren da noch bei. Und ich frage mich, warum man da Booker T will. Gut, er war jetzt fünfmaliger WCW, World Heavyweight Champion etc., aber Booker T, really? Really? Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also ich hätte ganz klar Batista gewählt. Also. Ja, ich war mir ziemlich sicher, dass Edge und Undertaker am weitesten vorne sind, dann tatsächlich Booker T. Also. Naja, war wahrscheinlich, weil er momentan aktiv in der Runde dabei war und alles. Ja, ja, wahrscheinlich hat er oben ganz oft gewotet, keine Ahnung. Das ist ja, wahrscheinlich five time gemalt. Ja, dann wahrscheinlich noch multipliziert und nicht im Ring. Ja. Der war ja der Einzige, der die Wahl sehen konnte und hat als Einzigster gewonnen. Naja. Ja. Gut. Nächstes Match war ein Non-Title-Match. The Miz gegen Fandango. Hatte man eine Fehde tatsächlich. Und das Match war, ja, hat jetzt eigentlich keinen interessiert, aber es war in Ordnung. 8 Minuten Matchzeit. The Miz konnte Fandango durch Aufgabe, oh Wunder, mit einem Finger vor Leglock besiegen. Ja, war jetzt so ein, in Anführungszeichen, unwichtiges Match. Und da war eigentlich klar, dass dann noch der Face gewinnt als Feel-Good-Moment im Pay-Per-View bei so einer Fehde. Und ja, brauche ich nichts zu sagen. Ist okay. Ja. Ja. Also willst du auch nichts zu sagen? Nee. Gut. Umso besser. Kommen wir schneller durch. Und wir kommen zum No Disqualification Handicap Elimination Match. Curtis Axel und Paul Heyman gegen CM Punk. Ja, und Curtis Axel in wunderbarer Ringkleidung, nämlich einem Trainingsanzug der WWE. Und natürlich nicht gut gelaunt. Übrigens gab es einen wunderschönen Topi, einmal nach draußen von CM Punk gegen Paul Heyman. Wurde dann fast vermöbelt von CM Punk, aber Curtis Axel mal wieder mit einem Tiefschlag. Ja, Curtis Axel hat sich dann die ganze Zeit mit CM Punk rumgeprügelt, mit einigen Kendo-Sticks etc. Obwohl, es waren ja eigentlich nur Kendo-Sticks und am Ende wurde ein Tisch noch aufgebaut, der kam aber erst am Ende zu Bruch. Und ja, Curtis Axel wurde dann nach einem Go-To-Sleep in den Anaconda-Weiß genommen und musste hier aufgeben, wie schon in 3 Matches am Abend, wenn wir den Kickoff mitzählen. Unglaublich, so viel Submission-Siege habe ich lange nicht bei einem Pay-Per-View gesehen. Und ja, der Pin war, glaube ich, so, ich guck mal kurz, das war nach 10 Minuten die Aufgabe und dann, ja, Paul Heyman ist da langsam erstmal weggegangen vom Ring, CM Punk langsam hinterher und dann ist Paul Heyman gerannt, CM Punk gejoggt und im Ring hat er Paul Heyman dann wiederbekommen. Ist auch ein bisschen dumm, dass Paul Heyman nicht einfach aus der Halle gerannt ist und wieder in den Ring gerutscht ist, aber naja. Ja, das Match war aber nach 15 Minuten vorbei. CM Punk konnte aber nicht gewinnen, denn ein anderer Mann kam Paul Heyman zur Hilfe. Ja, super. Alle rechnen hier mit Leuten wie Corey Graves, Cassius Ohno, was weiß ich als neuen Paul Heyman-Guy und was kommt ein Ryback. Also, ja. Also ich sag mal so, positiv ist es, weil es schon minimaler Schocker war, weil es keiner erwartet hat. Also denke ich mal. Aber schlecht ist es, weil es Ryback ist. Also das ist ganz schnell erklärt. Also, was will dieser Mann bei Paul Heyman? Also. Also er ist nicht so gut am Mick, das ist vielleicht die einzige Begründung, aber an sich ist es vielleicht gar nicht so dumm, aber ich habe auch einfach keinen Bock auf nochmal Punk gegen Ryback als Fehler. Dann haben wir bei Battleground ist dann Ryback gegen Punk. Ich weiß, man will sich mit Punk halt noch Zeit lassen, bis man ihn in die große Story involviert, aber da wären wir doch eine Intercontinental-Titel-Fehde gegen Curtis Axel eindeutig lieber, weil der würde, denke ich, davon auch mehr profitieren. Am Ende hat man noch so ein Hell in a Cell Tag-Team-Match bei Hell in a Cell, Brock Lesnar und Ryback gegen CM Punk und, keine Ahnung, den geturnten Curtis Axel oder sowas. Ach, ja, ist auch super. Auf jeden Fall, Ryback konnte konnte Paul Heyman, der mit Handschellen gefesselt war und eigentlich das Gesicht von CM Punk gebrochen kriegen sollte, ja, attackieren und ich weiß gar nicht, ob es ein Spear oder ein Spinebuster war, ich war mir nicht sicher, auf jeden Fall durch den in der Ringecke aufgestellten Tisch befördern und somit, ja, nachdem Ryback dann Paul Heyman auf CM Punk legte, war das Match vorbei und somit tatsächlich Curtis Axel und Paul Heyman besiegen CM Punk, unglaublich, hätte keiner erwartet, außer ich und viele andere, aber naja, was will man machen, auf jeden Fall, Ryback ist ja auch auf dem Poster des nächsten Pay-Per-Views, nämlich WWE Battleground und somit kann man vielleicht doch da den Schluss ziehen, dass es deswegen passiert, um ihn in eine größere Fehde mit einzubringen. Auf jeden Fall das Match, also CM Punk gegen Curtis Axel, hat mir sehr gut gefallen, war das zweitbeste Match des Abends. Und was dann passierte mit Curtis Axel und CM Punk, war einfach pure und meiner Meinung nach klasse Unterhaltung, hat mich super unterhalten. Und ja, das Ryback-Ding nehmen wir jetzt einfach mal aus dem Sichtpunkt raus. Ja, wie gesagt, das Match war, wie gesagt, der Teil mit Curtis Axel und CM Punk war durchaus ordentlich. Aber ja, was danach kam dann halt, ist, man hat eigentlich darauf gewartet, dass jetzt irgendwie einer kommt und CM Punk durch den Tisch schaut, sag ich mal, und ja, dass es dann halt Ryback ist. Es gab welche, die hatten das vorher schon spekuliert, dass Ryback durchaus dieserjenige sein könnte. Aber ich hätte dann doch lieber irgendwie entweder jemand ganz anderes aus dem WWE-Roster oder halt einen aus NXT, weil das, ich weiß nicht, Ryback. Ich kann mir den so an der Seite von Paul Heyman, ich weiß nicht, Ja, die Sache ist ja, Ryback, ein Bully an der Seite von Paul Heyman jetzt mittlerweile. Also, er bezeichnet sich doch immer als Alleingänger. Ja. Also, ach, Ich kann damit nicht warm werden mit diesen, mit dieser Geschichte, aber vielleicht kann man da halbwegs was Ordentliches draus machen, irgendwie. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Naja. Auf jeden Fall finde ich aber Ryback schon mal besser als mit seinem Feed Me More Kack, weil so finde ich ihn menschlicher dargestellt und mit seiner lässigen Art ist es schon ganz okay, finde ich. So, ja. Das sechste Match des Abends war ein United States Titel Match. United States Titel. Ja, der ehemalige TNA World Heavyweight Champion, nämlich Sting, wurde als bester United States Champion aller Zeiten vom WWE-Publikum gewählt. Was sagt man dazu? Ja, da kann man gleich mal die TNA wieder mit einbeziehen, denn irgendwo war halt ja der beste WWE-Champion aller Zeiten war nämlich Hulk Hogan. Laut ja. Des Publikums. Was ja. Ist das denn? Ja, ich habe auch ein bisschen komisch geguckt, aber bei solchen Abstimmungen ist es dann meistens doch so, dass John Cena die gewinnt, auch wenn er bei den Fans in der Halle oder so, sag ich mal, nicht so beliebt ist, aber ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, also, aber ja. Also ich hab ja den Bericht gelesen, bevor ich heute Nachmittag nochmal geguckt habe, ich habe es ja nicht live geguckt und ich habe mir nur gedacht, was? Also, da. Aber er weiß vielleicht, dass die WWE auch da rumgefuscht, aber eigentlich ergibt das ja keinen Sinn. Warum sollten sie gerade halt Kogen die Abstimmung nehmen? Vielleicht wegen dem WWE 2K14 Spiel. Ja, man hat ja sogar sein Screen für das Spiel hat man auch als sein Gesicht dafür verwendet. Vielleicht hat das ja wirklich damit zu tun. Übrigens, das beste Tag-Team aller Zeiten ist laut Publikum die Generation X, da gehe ich vollkommen mit konform. United States Titel, genau, da war ich. Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler. Kleine Fehde, wrestlerisch verspricht das schon einiges, aber Dolph Ziggler und den United States Titel muss nicht sein. Also, ich habe es bei der Preview zusammen mit dem Jan schon angesprochen, mir kommt so vor, als müsste Dolph Ziggler immer wieder von Null anfangen. Also, ich finde es schade und ich könnte mir sogar, ich weiß nicht, kommt auf Raw an, wie es weitergeht, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es weitergeht in dieser Kleinen. Ich habe ich auch eigentlich nicht sehen, weil das Match war schon gut, also ich habe es zwar so auf einem Niveau, sage ich mal, mit SX gegen Kofi Kingston, aber ich gucke jetzt mal gerade so in den Foren, also da wird das sogar als zweitbestes Match, der grundlegende Tenor ist, dass es das zweitbeste Match des Abends war. Ja, ich würde es, wie gesagt, mit Curtis Axel und Kofi Kingston so auf eine Stufe stellen, weil es war mir halt einfach zu kurz. Also hätte man da wirklich noch 4-5 Minuten draufgehauen, dann hätte das wirklich auch Showstealer sein können, aber so ist halt insgesamt, hätte man es auch so bei Raw bringen können. Und das war, wie gesagt, das allgemeine Problem, dieses Paper, was man in meiner Achtens, außer dem Main Event, war halt jedes Match, ja, auch relativ random, sag ich mal. Ja, da stimme ich so zu 50% zu. Also, da waren schon 2-3 Matches, die schon überm Weekly waren, aber so zum Großteil stimme ich da schon zu. Und mit den paar Minuten obendrauf, und wenn man das so weitergeführt hätte, hätte das wirklich Shows, die ja sein werden können. Aber diese 10 Minuten waren dann auch schon recht ordentlich. Waren dann auch schon mehr, als ich gedacht habe eigentlich, dass sie bekommen. Und Dean Ambrose konnte dann schon verteidigen gegen Dolph Ziggler. Ja, Dean Ambrose, der Kopf, also der Leiter eigentlich, der Chef sozusagen von The Shield und Nummer 1 der Security von Triple H, ja, muss eigentlich den United States Titel dann auch behalten. Wenn schon The Shield die Tag Team Titel behält, das wusste man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, aber ich sag mal, dieses Match hat ausgesagt, ob The Shield auch das Tag-Team-Titel-Match gewinnt. Also hätte Dean Ambrose das Match verloren, könnte ich mir vorstellen, dass dann auch das Tag-Team-Titel-Match an die Primetime-Players in diesem Fall gegangen wäre. Aber naja, also Dean Ambrose konnte mit seinem Headlock-Driver gewinnen. Ein ordentlicher Finisher auch, wie ich finde, mal was anderes. Und ja, auf jeden Fall ein recht bis sehr ordentliches Match und ja, in deiner Aussage kann ich dir, wie schon erwähnt, vollkommen zustimmen. In ein paar Minuten erst bestimmten Show-Stealer geworden natürlich. Mein Gott, geworden und ja, die Fehde kann man ruhig so noch weiterführen, vielleicht noch ein schönes Match bei Raw oder so einbringen, aber Dolph Ziggler bitte so schnell wie möglich aus der US-Titelszene rausbringen und wieder nach oben, weil ich glaube... Ja, aber die Frage ist, wo ist oben? Ist der World Heavyweight Title wirklich weiter oben? Also momentan... Ich sage jetzt mal SmackDown verhältnismäßig oben. Also ich glaube, ich bin sogar recht zufrieden, wenn er in dieser großen Corporation, mir ist es lieber, wenn er in dieser Corporation Storyline recht weit oben mitspielt, anstatt dass er um den mittlerweile fast irrelevanten World Heavyweight Title fehlt. Also so sehe ich das mittlerweile. Also okay. Ich weiß nicht, ob in der World Heavyweight Title in der derzeitigen Lage, dass sich alles, wie gesagt, um diese eine Story dreht, ob das wirklich so gewinnbringend ihn wäre. Ja. So, ich meine sogar, dass ein US-Title-Gewinn momentan ihm sogar mehr bringen würde. Okay. Ja, zur Zeit vielleicht schon, weil der Titel steht tatsächlich ein bisschen mehr im Kurs momentan als der World Heavyweight-Titel, ne? Ja. Fädenmäßig und alles und durch die Corporation hast schon zum Großteil recht. Nicht, dass Ziggler im Doghouse ist. Okay, ich fand das Finish zwar ein bisschen, was heißt eindeutig, ey. Einmal hat der Ambrose den Finisher angesetzt, da hatte noch Ziggler kontern können, aber danach ist der einfach so durchgegangen. Und ja, aber ich hoffe mal, dass der trotzdem noch irgendwie ein Rückmatch bekommt. Ja. Also, ich muss ja sagen, das Problem ist auch, wie willst du jetzt Dolph Ziggler wieder einbringen? Ne? Ich denke mal, dass Rob Van Dam jetzt bei eventuell Battleground den Titel holen wird und dann wird man, denke ich mal, Damien Sandow eincashen. Dann hat man erstmal da so eine Geschichte. Also, naja, das wird wieder, denke ich mal, das könnte wieder... Warum hat Sandow eigentlich nicht eingecashed, nachdem okay, doch, das wäre besser gekommen, wenn er gegen RVD eingecashed hätte, wenn der gewonnen ist. Das ist immer diese Face-Heal-Sache. Ja. Naja, ja, ich denke mal, mit Dolph Ziggler, wenn er wieder hochkommen sollte, denke ich schon irgendwann, aber das könnte sich wieder bis nach WrestleMania ziehen, auf jeden Fall, momentan. Weil da sind momentan tatsächlich mehr oder weniger vielleicht unverdient, aber Best for Business halt eventuell und da sind schon ein paar Leute vor ihm momentan in dieser Geschichte und naja, wir werden sehen. Kommen wir zum Main Event. WWE Title Match, keiner durfte eingreifen und somit gab es einen, man kann so schon sagen, ja, nicht ganz, aber man kann sagen, cleanen Sieg von Daniel Bryan gegen Randy Orton nach 18 Minuten und war es eigentlich dieser Running High Knee Kick wieder? Ich weiß gar nicht. Von Daniel Bryan? Ja, das war wieder der Nick. Ich glaube, es war zuerst ein Kick gegen den Kopf und dann ist Orton getaumelt und dann, als ich dann Daniel Bryan herangeflogen gesehen habe, ich gedacht, oh mein Gott, was ist jetzt los? Und dann natürlich der schnelle Count. Also, ja, das wird mit Sicherheit bei Raw heute Fortsetzung finden. Allgemein, auch wenn mir der Pay-Per-View nicht so gefallen hat, ich glaube, dass viele schauen jetzt auf WWE, mit Night of Champions hat man diese ganzen Story an die Wand gefahren, aber ich... Das kann man erst beurteilen, wenn man Raw heute gesehen hat, weil mal gucken, was man da macht. Ja, also Scott Armstrong, der Referee, du hast erwähnt, schneller Count. Also, warum eigentlich immer Scott Armstrong? Der war schon in der CM Punk Undertaker. Ja, genau, ja. Jetzt ist er hier in der Geschichte drin. Also, warum eigentlich immer er? Also, jetzt ist natürlich die Frage, warum hat er einen schnellen Count gemacht? Hat ihn irgendwer einen Triple H dazu gestiftet? Warum sollte er? Ja, keine Ahnung. Ich kenne noch die WWE-Geschichten nicht. Aber es kann ja wohl sein, schließlich hat Triple H ja dafür gesorgt, dass keiner eingreifen darf. Aber das wäre wieder ein Faceturn von Triple H. Ja, ich weiß es ja nicht. Ja, so kann man das dann aber mit Triple H gegen Vince McMahon dann ziehen, ne? Irgendwann. Vielleicht. Ja, aber Vince McMahon... Aber das wird doch keinen Sinn ergeben. Also, ja, das wär, ich weiß es doch. Also, ich glaube, dass... Aber warum sollte, von wem sollte sich Scott Armstrong sonst manipulieren? Vielleicht Big hat er, Show, Brad Maddox. Vielleicht hat er Edge oder, keine Ahnung, seinen Geldbeutel geöffnet oder so und dazu gebracht, dass es halt Scott Armstrong schnell erzählen soll. Und oder irgendein Unterstützer, vielleicht war das ja auch schon Vince McMahon, der dafür gesorgt hat, dass Scott Armstrong so schnell zählt. Oder Stephanie McMahon. Huh? Ja, glaube ich nicht. Naja. Auf jeden Fall war es schon, ja, auf jeden Fall das beste Match des Abends. Daniel Bryan ist also zum zweiten Mal in seiner Karriere und in kurzer Zeit WWE Champion, diesmal sogar über einen Tag. Also noch ist der Tag ja nicht 24 Stunden seit Night of Champions, aber das wird wohl so sein dann. Ja, denke ich mal. Könnte natürlich passieren, dass es bei Raw direkt wieder ein Titelmatch geben wird, ja, wo es dann oder gibt oder ein Titel. Der Triple H kennt den Titel einfach ab oder irgendwer. Dass es gar nicht offiziell als Titelwechsel gilt, was auch immer, kann ja auch sein. Mhm. Ja. Mal schauen. Mal gucken. Raw werde ich denken, nee, werde ich nicht live gucken, weil ich will heute. Ich will schön, denk mal, durchschlafen bis 6:15 Uhr muss ich raus. Ja, das ist. Aber wenn ich nicht zufällig, außer ich bin zufällig um 2 Uhr wach, dann mache ich vielleicht doch den Fernseher an, weil wenn man dann um die Uhrzeit wach ist, dann mache ich noch. Aber wenn ich tief schlafen sollte, dann werde ich Raw nicht live gucken und es morgen halt irgendwann, wenn überhaupt, angucken, weil morgen habe ich dann ja auch GTA 5 in den Händen. Jo. Gut, dann sind wir durch. Und ich gebe direkt wieder zu dir. Ja, Bewertung von 0 bis 10. Night of Champions Pay-Per-View. Ja, was gebe ich Night of Champions? Eigentlich recht einfach. Also ich habe das schon den ganzen Tag so, das war irgendwie der durchschnittlichste oder der mittelmäßigste Pay-Per-View, den ich bis jetzt gesehen habe. Weil halt, ich fand kein Match wirklich gut, aber ich fand auch keins wirklich schlecht. Also deswegen bleibt mir eigentlich nur 5 Punkte. Okay. Ja, ich sehe es ein bisschen besser als du. Also war vielleicht der seit WrestleMania, also ich fand WrestleMania nicht schlecht, also, aber da setzt man natürlich andere Maßstäbe zu anderen Pay-Per-Views. Also ich sag jetzt mal, seit WrestleMania war es vielleicht der oder wohl der schlechteste Pay-Per-View, auch wenn ich schlecht nicht sagen will, im Vergleich zu den anderen bisher der schlechteste Pay-Per-View des Jahres 2013. Etwas noch vor Extreme Rules, welcher meiner Meinung nach der zweitschlechteste war. Knapp dahinter. Ja, wir hatten ein super Main-Event, man hatte ein ordentliches Tag-Team-Titel-Match, ein sehr ordentliches United-States-Titel-Match, ein sehr, sehr ordentliches 2-on-1-Elimination-Handicap-Match, No-DQ-Elimination-Handicap-Match, mit einem kuriosen Eingriff. Der Miss gegen Fandango war unwichtig, aber okay. World Heavyweight-Titel-Match war in Ordnung, aber nichts Großartiges. Und das Ende war halt öde, kann man so sagen. Divas Titelmatch war meiner Meinung nach viel zu wenig. Und Intercontinental Titelmatch als Opener war als Opener sehr gut. Und ja, das Terminal Match zählt jetzt nicht zum Pay-Per-View, aber ja, war auch schon recht in Ordnung. Und ich komme hier auf. Oh, das war jetzt wirklich nichts Großartiges, kaum Überraschung. Ich sag 6,5 von 10 Punkte für Entschuldigung, für WWE Night of Champions. Somit sind wir fertig. Oh Mann. Und somit liked uns auf Facebook, Wrestling Replay. Folgt uns auf Twitter, @WReplay, das W und das R groß, der Rest klein, also @WR und dann Eplay. @WReplay. Abonnieren uns auf YouTube, Wrestling Replay zusammengeschrieben. Ihr hört ja dieses Video auf YouTube oder halt als Download. Habt ihr in der YouTube-Beschreibung auch und auf unseren ganzen Seiten. Und im gleichen Namen wie auf YouTube sind wir auch im Forum, im Feverboard, im Cyborg von moonsault.de. Im Feverboard sind wir aber auch, nämlich von wrestlingfever.de. Dort unter meinem Namen Kleisi einfach nur. Und geht auf unsere Homepage wrestling-replay.de.tl. Und ja, ich bedanke mich, Felix, dass du jetzt Donner dabei warst, nach einem doch anstrengenden Tag anscheinend für dich. Ja, und es war wirklich nicht leicht heute. Und dann verabschiede ich mich, da sage danke fürs Zuhören und wir hören uns dann im Laufe der Woche mit der nächsten Ausgabe. Tschüss, bis dann, ciao. Ciao.